Herzlich willkommen zu Fadentext, einem Strick-Podcast, in dem ich meine aktuellen Projekte bespreche, Designer und Anleitungen vorstelle und Techniktipps teile. So, das Intro war jetzt schon mal ein bisschen abgewandelt im Vergleich zu sonst. Ja, noch dazu halt es hier ein bisschen, merke ich gerade. Die Sache ist die, ich habe jetzt beschlossen, doch nochmal eine Folge aufzunehmen, weil ich wahrscheinlich in den nächsten 1 bis 2 Wochen nicht dazu kommen werde. Und ich bin jetzt mal ganz verwegen und mache das Ganze ohne Shownotes. einfach weil, ja, weil ich damit jetzt einfach durchstarten möchte und genau, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt noch 3 Stunden Shownotes schreibe, dann wird das nichts. Mit dem Thema keine Shownotes meinte ich natürlich nicht, dass ihr keine Shownotes bekommt, sondern dass ich mir keine Notizen zu der Folge gemacht habe. Also Shownotes gibt es natürlich wie immer unter der Webseite www.fadentext.de. Das ist mir dann doch wichtig. Sorry. Insofern hoffe ich, dass ihr mir das verzeihen könnt, wenn es heute keine individuellen Danksagungen gibt. Ich habe allerdings ganz, ganz viele nette Kommentare und Feedback zu meiner letzten Folge bekommen und habe mich darüber wie immer ganz, ganz dolle gefreut, vor allem über den Kommentar von Karin, die mir noch zu meinem Jubiläum gratuliert hat. Ich habe nämlich jetzt mein 1-jähriges quasi hinter mir. ganz so viele Folgen habe ich dann doch nicht aufgenommen, wie vielleicht ursprünglich gedacht. Auf der anderen Seite denke ich, dass es für einen Ein-Personen-Podcast eine ganz gute Zahl ist. Würde ich jetzt mal so ganz selbstbewusst behaupten. Genau. Und ansonsten wollte ich auch noch ganz kurz darauf eingehen. Ich habe mich ja das letzte Mal so ein bisschen an dem Thema Anleitungen und Kosten für Anleitungen und Erwartungen an Anleitungen und so weiter abgearbeitet. Ich habe mir die Folge jetzt nicht nochmal angehört, aber ich hoffe, ich habe da nicht ganz zu doll rumgemotzt. Ich kann mich da nämlich leider auch manchmal ein bisschen reinsteigern. Auf jeden Fall habe ich dazu auch ganz viele Anmerkungen noch so gehört und gelesen. Das fand ich eigentlich so ganz spannend, da nochmal eure Ansichten mitzubekommen. Vor allen Dingen, ja, was eben viel erwarten, eine Schemazeichnung, ja, finde ich auch nett. Sowas wie, dass gerade bei diesen Oversized-Pullovern, die ja im Moment sehr in sind, dass es da eigentlich nett ist, wenn da dazu steht, wie viel Mehrweite das Model da jetzt eigentlich genau trägt auf der Seite, damit man selber eben auch überlegen kann, wenn man sich sowas strickt, wie viel an Überweite oder wie viel an Mehrweite da jetzt noch schick aussieht. Und was ich auch ganz interessant fand, war gerade von Schlumpfina, die hat noch geschrieben, dass sie grundsätzlich gar nicht nach Charts strickt, sondern wirklich nur nach den geschriebenen Abkürzungen quasi oder nach einer tatsächlichen ausgeschriebenen Strickschrift. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich von einer Strickerin höre, die das tatsächlich so macht. Das finde ich interessant. Das sagt einem ja auch ganz viel darüber, wie unterschiedlich man denkt, ne? Also wie unterschiedlich das Gehirn dann doch Informationen verarbeitet. Sehr spannend fand ich nochmal den Link, den Tini geschickt hat. Und zwar gibt es eine Seite, die nennt sich Who Pays Knitters und die ist wohl mal im Rahmen von einer dieser Diskussionen entstanden, als es darum ging, wie viel man jetzt verdienen kann als Teststricker oder als Lehrende quasi auf unterschiedlichen Workshops. Und da haben doch einige anonym ihre Daten eingegeben, haben eingegeben, für welche Firma sie arbeiten. Und gerade bei den Designern fand ich dann so diese Entlohnungsmodelle doch mal interessant. Also bei Twist Collective zum Beispiel ist es so, dass, glaube ich, man irgendwie pro verkauften Exemplar bezahlt wird. Und das ist dann natürlich Ich glaube doch, ja. Also pro verkauftem Exemplar und dann aber irgendwie nochmal prozentual. Und also da war gerade der Unterschied besonders groß, fand ich, wenn man dann nur ein paar Handschuhe designt, die irgendwie weggehen wie die warmen Semmeln. Twist Collective verkauft ja, glaube ich, auch Einzelanleitungen über Ravelry. Im Vergleich zu kleinen Designern, die halt nicht so auffallen, die dann ein Pullover-Pattern irgendwie entwerfen, das auf 10 verschiedene Kleidungsgrößen umrechnen und in so einem Heft halt gerade auch gegenüber den großen Namen dann ein bisschen untergehen und also da nicht viel dabei verdienen. Das ist schon, da finde ich so diese Diskrepanz zwischen Aufwand und Ertrag schon echt, ja, ganz schön stattlich, muss ich sagen. Ja, ich für mich denke, habe so ein bisschen die Lehre gezogen. Ich werde doch vielleicht ein bisschen oder jetzt in nächster Zeit ein bisschen so bei den Anleitungen bleiben und bei den Designern, mit denen ich besser zurechtkomme. Aber auf der anderen Seite ist es doch so, dass es sich immer lohnt, nochmal Sachen auszuprobieren. Also da muss ich mich leider auch dran erinnern. Ich hatte gerade diese Woche so ein Erlebnis, da wollte ich Molochie machen. Molochie ist ein Gericht, das gibt es ganz viel in Libyen und Syrien und Ägypten. Und das ist echt so eine Art Nationalspeise. Das ist so eine Art Spinat. Also botanisch gesehen ist es die langkapselige Jute. Und hier in Deutschland kann man das eigentlich nur getrocknet oder gefroren kaufen. Egal, also ich wollte es auf jeden Fall mal kochen, weil mir auch viele, viele Leute davon vorgeschwärmt haben und ich generell auch so die arabische Küche ganz gerne mag. Gerade auch was so Gewürze und so angeht. Also das ist einfach nur lecker. Und ich wollte es auch so ein bisschen zelebrieren, dass ich endlich mal wieder ein paar so vom Supermarktangebot eher was in der Nähe habe, wo ich mal wieder ein paar mehr Gewürze und so einkaufen kann. Ja, auf jeden Fall hatte ich mir dann so diese getrocknete Molochie gekauft. Die wird in so einem richtig riesen Karton verkauft. Das sind getrocknete Blätter. Und die muss man irgendwie aussortieren, verlesen. Und dann muss man diese Blätter kochen. Dann muss man die nochmal, nachdem die gekocht sind, ausspülen unter klarem Wasser ganz, ganz dolle, damit die halt wohl nicht so rummatschen, weil diese Blätter so eine Art natürliche Gelatine haben. Also ich habe mich da jetzt zu dem Thema nicht so eingelesen. Vielleicht weiß es ja doch irgendjemand besser. Auf jeden Fall, damit das nicht ganz so eine schleimige Konsistenz hat, muss man das total gut ausspülen. Und ich habe mich da echt abgemüht, und stand irgendwie 3 Stunden in der Küche. Ja, doch. Also nebenher musste man mal eben so noch eine Hühnerbrühe kochen. Wobei, das finde ich jetzt, das ist zwar zeitaufwendig, aber das ist nicht so super kompliziert irgendwie. Und genau einen Tag vorher war es auch noch so passend, war auch noch die Spülmaschine ausgefallen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, 4 Stunden oder 5 Stunden und eine chaotische Küche später stand ich dann da mit einem echt nicht so leckeren Abendessen. Also das ist gründlich daneben gegangen und ich hatte einen riesen Abwasch und es hat nicht geschmeckt und ich war einfach nur mal wieder gefrustet. Und ja, der Michael hat mir dann beim Abwasch geholfen und so, aber trotzdem, also es, dazu muss ich sagen, ich glaube, das schmeckt eigentlich bestimmt wirklich, wirklich gut, weil das einfach so ein Gericht ist, was so dermaßen gehypt ist, dass ich denke, also da habe garantiert ich jetzt was falsch gemacht. Auf jeden Fall war ich 2 Tage lang mega enttäuscht und habe mir gedacht, boah, es hat sich jetzt wieder gar nicht gelohnt. Und bei mir ist es so, wenn sich so ein Frustgefühl festsetzt, dann tendiere ich dazu, ziemlich lange auch gar nichts Neues auszuprobieren. Das Problem ist halt, wenn man jetzt dann ziemlich lange gar nichts Neues ausprobiert, dann gibt es halt jeden 3. Tag Pizza so ungefähr. Und im Moment ist bei uns der Zustand ungefähr so. Also jetzt nicht unbedingt, dass es jeden 3. Tag Pizza gibt, aber ich sag mal jede 2. Woche schon. Ja, und irgendwann hat man halt auch mal deine Nase voll davon. Insofern, ja, ein Hoch auf die Vielfalt. Ich hoffe, ich Ja, ich hoffe, ich lasse mich da jetzt selber nicht so frusten oder so. Ich versuche trotzdem immer noch mal neue Sachen auszuprobieren und ein bisschen dran zu bleiben. Es gibt ja gerade bei Ravelry, um das jetzt wieder aufs Stricken zu übertragen, es gibt ja da so viele schöne Anleitungen, es gibt so viele interessante Designer. Ja, ich werde versuchen, mich da jetzt nicht so abschrecken zu lassen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde direkt überleiten wollen zu den aktuellen Projekten. Mal gucken, was ich so auf dem Schirm habe, ob mir alles einfällt. Aber ganz so viel stricke ich im Moment eigentlich gar nicht, weil ich ein bisschen was fertig bekommen habe und weil ich eben auch bald in Urlaub fahre. Und von daher wird es jetzt noch ein bisschen dauern, bevor ich irgendwie was Größeres anfange. Fertig geworden ist der Corrugated Box von Hinterm Stein. Nachdem ich einmal diesen riesen Schlauch von linken Arm zu rechten Arm bewältigt hatte, konnte ich dann im Brustbereich die Maschen aufnehmen und habe dann immer einfach schön runtergestrickt. Habe auch überhaupt gar keine Abnahmen für die Taille gemacht, sondern musste da einfach immer nur gerade runter. Das war richtig super, es hat Spaß gemacht und das ging gefühlt so viel schneller, als diese ollen Ärmel zu stricken. Ich kann es euch sagen, es war Wahnsinn. Also ich war dann irgendwie nach einer Woche oder so oder nach 10 Tagen auch schon fertig damit und bin auch sehr zufrieden mit dem Sitz. Also sitzt super, er hat ein bisschen mehr Weite, aber gerade so, wie ich das eigentlich schön finde. Die Wolle ist auch relativ dünn, die läuft ungefähr 330 Meter oder 350, ja irgendwie sowas um den Dreh, ich glaube so um die 330 Meter auf 50 Gramm. Ist ein Gemisch aus Viskose, Seide und Merino-Wolle. Das muss man sich so vorstellen, dass es so ganz schwarze Wolle ist mit so weißen Sprengslern drin. Also diese Tweed-Optik finde ich super schön. So, und jetzt gewittert es gerade bei uns. Ich hoffe, das ist noch okay für euch und im Rahmen. Ich werde das Fenster nicht gleich zumachen, weil ich diese frische Regenluft gerade total genieße, die hier so ein bisschen reinkommt. Ja, naja. Ja. Also diese Tweed-Optik eben vom Pullover finde ich richtig schön. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich mir da nochmal eine Pullovermenge von bestelle. Trägt sich jetzt auch sehr angenehm so im Frühling oder halt in den wärmeren Tagen. Genau, das ist fertig geworden. Und dann, also das hatte ich eigentlich auch schon für quasi als abgeschlossen deklariert, mein Breton-Pullover von Brooklyn Tweed. Das war eben jener Pullover, den ich zusammengenäht habe. Der ist im Prinzip, sieht er aus wie so ein Marine-Pullover, dunkelblau mit weißen Querstreifen an der Front. So habe ich den auch gestrickt, außer dass ich für die weißen Streifen eine Wolle von Das Mondschaf genommen habe. Die Färbung nennt sich Hanami und das ist eine weiße Wolle mit so braun rosa Sprengslern drauf. Also sieht super, super, super schön aus. Das einzig Besondere an dem Pullover ist eben die Schulterkonstruktion. Der hat eine sogenannte französische Schulter. Das heißt, dass die Schulternaht ein bisschen weiter nach hinten versetzt, im Nackenbereich sitzt. Und diese Konstruktion finde ich total bequem. Ich bin sehr zufrieden damit, sitzt sehr schön. Wenn auch der Halsausschnitt ein bisschen weit, also ein bisschen kurz ist eben, ein bisschen eng am Hals. Aber das ist vom Design ja schon so geplant gewesen. Ja, also da habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr viel dran gemacht. Das Witzige ist, ich hatte kurz bevor wir umgezogen sind, 1 bis 2 Wochen Zeit, um alles zusammenzunähen. Das fand ich dann witzigerweise gar nicht so dramatisch. Aber nach dem Umzug habe ich ihn dann einfach zusammengelegt und schon mal in den Kleiderschrank verfrachtet, weil ich wusste, ich habe jetzt erstmal nicht den Nerv, da irgendwie den Halsausschnitt den Halsausschnitt zu stricken. Wobei, da muss man nicht viel stricken. Da muss man einfach nur einen Rollrand ans Halsbündchen noch machen. Ne? Mehr war da jetzt eigentlich gar nicht geplant. Aber ich war da irgendwie da zu faul dafür. Der lag dann auch schon im Kleiderschrank. Da habe ich da nicht unmittelbar dran gedacht. Und jetzt die Tage habe ich mir dann doch aber mal mich zusammengerissen und mich da dran gemacht, habe oben an den Halsausschnitt noch so ein Rollrandbündchen dran gestrickt. Und dann habe ich an die Ärmel und an den unteren Körper auch nochmal irgendwie einen Abschluss dran gemacht. Also vorgesehen war halt eigentlich, dass man da gar nichts dran macht, sondern dass es quasi auch nur so einen Rollrand gibt, aber halt ohne alles, also ohne irgendeine Art von Abschluss oder was. Also für mich sah das so ein bisschen edge aus, das fand ich nicht so schön. Und ich hatte in Projekten bei einer anderen Dame gesehen, die hatte so einen schönen Abschluss gemacht. Und zwar hat die von hinten nochmal Maschen aufgenommen, unten an der Kante, und hat dann nochmal ein oder zwei Reihen dran gestrickt und dann wieder abgekettet. Und das sieht irgendwie sehr viel sauberer aus. Es rollt sich nicht mehr ganz so doll dadurch. Und ich versuche gerade, das zu beschreiben. Ja, man hat dann halt einen Streifen, rechte Reihe, oder einen Streifen, der sich nochmal so abhebt durch das Abgekettete und daran eben nochmal so einen ganz, ganz, ganz dünnen Rollrand. Das sieht auf jeden Fall, also ich finde, das sieht sehr viel, halt einfach sauberer aus. Genau. Ja, das habe ich noch gemacht. Und deswegen habe ich das Projekt jetzt auch noch mal erwähnt, genau. Jawohl, ansonsten, was habe ich noch gestrickt? Nicht viel, ich war gar nicht so sehr mit dem Stricken dann beschäftigt, sondern mit der Planung. Und zwar habe ich so grüne Wolle gekauft in einem Wollladen. Das ist eine tolle Beschreibung, ne? Grüne Wolle in einem Wollladen gekauft. Ihr wisst sofort, was es ist, worum es sich handelt und so. Nee, also ich war mal in so einem verschrienen Lana Grossa-Laden. Die sind ja immer relativ out, so in der Strickwelt. So, Lana Grossa. Das ist so, glaube ich, das, was Kick für den normalen Kleidungseinkäufer ist, so, ja, wie, du kaufst da ein. Ja, aber für mich muss ich sagen, also ich komme aus der Provinz, ich habe eigentlich die Jahre davor fast nur noch online eingekauft. Also ein stinknormaler Lana Grossa Laden, das ist für mich schon das Paradies. Ja, ich war da auf jeden Fall und wurde da direkt fündig, und zwar im Sonderangebotsbereich hat es von Lana Grossa da so eine Wolle gegeben, die nennt sich Cashmere Fine 16. Also ich hoffe, es kommt, also so ungefähr auf jeden Fall. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Das ist ein ganz interessantes Garn. Das ist relativ dünn, also 350 Meter auf 50 Gramm hat es. Aber es ist nicht normal versponnen, sondern wie so eine Art Strickschlauch. Und es besteht zu 80% aus Merino-Wolle, zu 10% aus Kaschmir und zu 10% aus Polyamid. Und ich fand zum einen diese Schlauchoptik ganz, ganz interessant. Die führt dazu, dass es im Knäuel total sauber und glatt aussieht. Natürlich ist die Wolle mega weich. Und vor allen Dingen mag ich den Farbton. Das ist so ein ganz dunkles Waldmeistergrün, richtig schön. Und da hat ein Knäuel 6 Euro gekostet. Also das fand ich echt günstig, weil da hätte ich mit 5 Knäueln mir schon ein Oberteil stricken können. Und wie gesagt, die Farbe, also die Farbe war so das Ausschlaggebende für mich, warum ich das so toll fand. Gut, also obwohl mein Stash schon echt voll ist zum Platzen eigentlich, habe ich dazugegriffen, habe 6 Knäuel gekauft, bin damit nach Hause und habe wirklich sehr lange überlegt, was ich jetzt damit machen soll mit dieser tollen Wolle in meinem Lieblingswollfarbton. Und ach, ich konnte mich nicht entscheiden, habe Anleitungen hin und her gewälzt. Und ich weiß gar nicht, wie das kam. Ja, auf jeden Fall kam ich dann irgendwann drauf. Ich habe eine Anleitung gesehen von Brooklyn Tweed mal wieder. Und zwar nennt sich die Redford. Und die ist eigentlich für Männer. Das ist ein Muster. Moment, ich muss mal kurz Pause machen, dann mache ich das Fenster zu und dann rufe ich einmal das Muster auf, damit ich euch das ein bisschen beschreiben kann. So, weiter geht's. Also, das ist ein Muster. Ja, relativ schlicht. Wie ich eigentlich auch finde, dass ein guter Männerpullover sein muss oder generell ein guter Pullover. Das einzig Besondere ist letzten Endes, dass an dem Halsausschnitt, also es ist so ein Rundhalsausschnitt und der ist relativ halseng oder halsnah, dass da nochmal so ein kleines gestricktes Dreieck vorne dran ist, auf links. Und dass seitlich unter den Achseln quasi zwei Bereiche oder zwei Panels, würde ich jetzt sagen. Ja, zwei Panels, ich bleibe jetzt mal bei Denglisch, ist mir jetzt egal, dass die links gestrickt sind. Also der Rest vom Pullover, Front und Rücken sind glatt rechts gestrickt. Und diese Bereiche unter den Achseln, zwei Keile quasi, sind glatt links gestrickt. Und das wird in Teilen gestrickt und zusammengenäht. Und die Nähte sind so geplant, dass es so sogenannte betonte Nähte sind. Das erzielt man dadurch, dass man die Randmaschen irgendwie ganz besonders macht und die nicht richtig strickt. Also man hebt die irgendwie ab mit dem Faden, glaube ich, vor der Masche. Diese Art, die Randmaschen zu stricken, die wurde auch schon in dem anderen Pattern erwähnt, dass ich gestrickt habe, und zwar von einem Breton-Pullover eben. Aber da weiß ich schon jetzt, das mache ich nicht, weil da sehen bei mir die Randmaschen nur furchtbar unordentlich aus. Wenn ich das hinterher zusammennähen will, habe ich da keinen großen Spaß daran. Und deswegen werde ich die Randmaschen ganz normal rechts auf der rechten Seite eben stricken und links auf der linken Seite. Damit habe ich immer schöne, saubere Randmaschen und ärgere mir da nicht einen Wolf beim Zusammennähen. Ich finde auch übrigens, dass das Zusammennähen sehr viel einfacher geht, wenn man die ganzen Abnahmen oder Zunahmen oder auch was immer man machen muss, wenn man das mindestens mit zwei Maschen Abstand vom Rand aus macht, weil man einfach so ganz, ganz sicher eine schöne, saubere Maschensäule hat, in die man mit dem Matratzenstrich schön nähen kann. Also das ist meine persönliche Meinung. Genau. Ja, der Michael hatte da gar nicht viel mitzureden. Also ich habe nur gesagt, wow, eigentlich, der Pullover gefällt mir voll gut. Hast du da Lust, dass ich dir den stricke? Und er hat nur gemeint, ach ja, doch, findet er ganz hübsch. Bei dem Modell in der Anleitung, in der Originalanleitung, das wird natürlich mit Brooklyn Tweed Loft gestrickt und in der Farbe Long Johns, glaube ich, das ist so ein sehr schönes meliertes Rot. Und ich glaube, an sich hätte der Michael auch gerne die Originalwolle gehabt, aber als ich ihm dann mal so einen Preisvergleich genannt habe, hat er dann gemeint, ach nö, also das Grün, das gefällt ihm auch ganz gut. Ja, es wird ein Experiment, ich bin mal gespannt. Eigentlich hatte ich nie vor, ihm einen Pullover zu stricken, weil ihm immer sehr, sehr warm ist. Und ich glaube, auch im Winter hat er so einen dicken Pullover nicht wirklich oft an. Und dafür fände ich es jetzt fast zu schade, die Arbeit. Aber es ist ein Experiment, wie gesagt. Und ich glaube, ich komme damit zurecht, wenn er das dann nicht so oft trägt. Dann habe ich es mal gemacht. Ich finde es nur immer doof, wenn man jetzt aus Geberseite, sage ich mal, wenn man jemandem was strickt oder jemandem was schenkt und dann mag derjenige das nicht so und dann ist man so beleidigt irgendwie. Also das wäre ich jetzt nicht. Die Anleitung gefällt ihm, die Wolle gefällt ihm auch und an sich würde er sich da echt total drüber freuen, das weiß ich auch. Und naja, der Praxistest wird dann einfach das zeigen, inwiefern sich das letzten Endes gelohnt hat, denke ich. Ja. gut, den Pullover will ich aber jetzt noch gar nicht anfangen, weil ja jetzt auch erstmal noch eine Woche Urlaub dazwischen liegt und so. Und ja, ich als kleiner Nerd muss natürlich die Anleitung nochmal 3-4 Mal vorher umrechnen oder nicht umrechnen, aber durchrechnen und so, ob das alles so hinkommt und so. Und muss natürlich das alles irgendwie im Vorhinein schön kontrollieren, damit damit ich hinterher nicht auf blöde Überraschungen stoße. Und deswegen habe ich das jetzt erstmal auf für nach dem Urlaub quasi verschoben. Ich freue mich aber schon total drauf. Und übrigens ist es auch so ein Grund, warum ich gerne die Anleitung stricken wollte, weil die eben auch in Teilen gestrickt wird. Und das finde ich im Moment sehr, sehr viel entspannter und stressfreier, als ein Oberteil von oben stricken zu müssen in einem Stück. Eben weil man, wenn man ein Oberteil von oben strickt, so viele Maße auf einmal irgendwie im Hinterkopf haben muss und kontrollieren muss. Und zum anderen, weil man dann auch, ich finde es nervig, wenn man so ein ganzes Oberteil auf dem Schoß hat und es dann immer hin und her wenden muss, wenn man irgendwie die Ärmel strickt oder so. Also im Moment stört mich das sehr und da kommt mir die Anleitung ganz gut entgegen. Ich kann mir auch gut vorstellen, mir das Modell auch selber nochmal zu stricken für mich, halt dann einfach in einer kleineren Version. Ja, ich hatte dann, genau, ich habe sogar Glück gehabt. Ich habe dann nämlich nochmal kurz umgerechnet, ob ich mit dem Wollverbrauch auch hinkomme. Und das ist ein bisschen knapp. Es kommt ja auch immer darauf an, was man für eine Größe strickt und so. Übrigens, da habe ich eine ganz, ganz tolle Seite da im Internet noch gefunden. Die werde ich euch auch verlinken in den Shownotes, wie man den Garnverbrauch umrechnen kann, wenn man auf eine andere Maschenprobe kommt als die angegebene. Das ist nämlich auch super interessant. Also ich schweife jetzt schon wieder ab. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so schlimm für euch. Aber auf jeden Fall ist das so, weil ich dachte immer, wenn man einfach eine engere Maschenprobe hat, also wenn man quasi mehr Reihen und mehr Maschen braucht als von der Anleitung vorgegeben, dass man da auf jeden Fall immer viel mehr Wolle braucht, weil man eben ja mehr Maschen und mehr Reihen strickt. Aber ich hatte nicht bedacht, dass man wohl auch eben diese Maschen in einem kleineren Umfang strickt, als wenn man eine dickere Nadel nimmt. Und da gibt es so eine ganz tolle Seite, die das so gegenüberstellt und das ausrechnet. Man muss einfach nur angeben, was die Maschenprobe der Originalanleitung ist und was die Maschenprobe ist, die man selber hat. Und dann kriegt man da so einen Schätzwert. Also klar, da übernimmt auch niemand Haftung dafür, das ist klar. Aber ich fand so als Pi mal Daumenwert, fand ich das super gut. Trotzdem habe ich dann aber doch nochmal in einem Wollladen angerufen, wo ich die Wolle gekauft hatte und habe dann gesagt, ob es okay ist, wenn sie mir nochmal zwei Knollen zur Seite legen würden, weil ich eben auch jetzt nicht so schnell dahin gekommen bin. Und das haben die dann auch direkt gemacht, die Damen. Das fand ich sehr, sehr nett. Das fand ich einen super Kundenservice. Das hat man ja jetzt im Online-Shop auch nicht. Und genau, da habe ich heute die Wolle abgeholt. Das war auch genau die richtige Partienummer. Und ja, ich freue mich auf den Anstrick, wenn, ja, in 2-3 Wochen, wenn ich dann soweit bin. Genau. Ja, und das war es eigentlich schon soweit von meinen aktuellen Projekten. Also ein paar Socken habe ich noch auf den Nadeln, aber das ist jetzt ist jetzt nicht irgendwie groß besprechenswert, finde ich. Das ist einfach nur so ein paar Socken, dass man halt was strickt. In einem 3 rechts, 1 links und so. Und ja, ein Vernunftprojekt. Genau. So, und bei den Inspirationen bin ich jetzt auch mal ganz spontan, habe mal eben in meine Favorites noch geguckt, was mir in letzter Zeit Positives aufgefallen ist oder Schönes. Und zwar ist da eine Anleitung von Lana Grosser. Ja, ich weiß, schon wieder Lana Grosser, aber lasst euch nicht zu sehr von dem Namen abschrecken. die haben ja manchmal auch trotzdem ganz nette Sachen, wenn auch nicht so oft. Oder zumindest haben sie sehr oft Sachen, die halt mit riesen dicken Garn gestrickt sind, was jetzt auch nicht unbedingt mein Ding ist, aber eben das Modell, von dem ich reden möchte, das ist eigentlich ganz nett. Das ist mir ins Auge gesprungen, als ich ursprünglich nach einer Anleitung für meine grüne Wolle gesucht habe. Und zwar nennt sich das einfach nur Hashtag 15 Rippenmusterpulli. und es wurde 2009 veröffentlicht. Ist dafür aber auch kostenlos. Es ist ein Rollkragenpullover und der Rollkragen ist sehr, sehr fett, also sehr groß und das finde ich schon total toll. Er ist für die K-Wolle gestrickt. Die Maschenprobe ist 24,5 Maschen auf 34 Reihen, also eigentlich recht cool. Und über den ganzen Pullover, also Vorderteil und Rückenteil, laufen Zöpfe. Allerdings jetzt nicht so klassische verzopfte Zöpfe, sondern Zöpfe, die sich dadurch bilden, dass man rechte Maschen und linke Maschen strickt, wenn ihr wisst, was ich meine. Das finde ich sehr, sehr schön, das Muster. Und ich habe es allein deswegen jetzt nicht für meinen Fall eben genommen, weil man da doch ziemlich gut hinkommen muss mit der Maschenprobe, weil sich das sonst mit dem Muster nicht ausgeht. Aber an sich ist es ein sehr, sehr schöner Pullover, sieht sehr kuschelig aus. Und ich glaube, er ist auch nicht mordskompliziert. Also soweit ich das jetzt irgendwie überblickt habe, hat er auch keine großen Teilchenabnahmen, wobei jetzt an den Leuten, die den schon gestrickt haben, das eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Und zwar sieht das, dieser Pulli besonders gut aus an Frauen, die eher ein bisschen einen längeren Oberkörper haben, wobei vielleicht macht er auch einfach nur einen langen Oberkörper, und die ein bisschen schmaler sind, sagen wir mal so. Also ich glaube, in der Größe M sieht er immer noch toll aus und so. Aber es ist halt jetzt kein Pullover, der irgendwie groß für Kurven gemacht ist. Würde ich jetzt zumindest meinen, wenn man jetzt irgendwie kurviger gebaut ist. Wobei das, wie gesagt, von mir auch nur so eine Vermutung ist. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Pullover. Die Anleitung fand ich auch cool. So eine Seite oder ich glaube zwei Seiten nur. Das ist doch mal wieder eine angenehme Abwechslung. Ja, schaut es euch mal an. Das ist echt nett, wenn es halt dann auch erst für den Herbst eigentlich wieder so richtig was ist. Genau. Gut, und die nächste Anleitung, die mir ganz gut gefällt, ist von Elisabetta Zeron. Ich spreche das jetzt mal so aus, wie ich es lese. Ich habe keine Ahnung, wie die gute Dame genannt wird. Die Anleitung heißt Cygnet, also Cygnet. Das ist ein Pullover mit überschnittenen Ärmeln, erinnert sehr an den Boxy von Jorge Locatelli, ist aber auch sehr, sehr schön geschnitten, finde ich. Das sieht man an den Trägerinnen ganz gut. Es gibt 7 Projekte zu der Anleitung, die im Übrigen kostenlos ist. Also das finde ich eigentlich sehr bemerkenswert. Ja, das Muster wird mit Holz Noble gestrickt. Auf der Pattern-Seite selber sieht man leider keine Tragebilder, aber dann eben spätestens, wenn man in den Ravelry-Projekten ist. Ja, es sieht aus wie ein ganz netter, schöner Sommerpullover, noch dazu ohne Nähte. Also sollte eigentlich für viele von euch recht attraktiv sein. Auch wenn die Maschenprobe für viele von euch vielleicht auch abenteuerlich ist, für mich nicht so sehr. Das sind diesmal 31 Maschen und 43 Reihen. Genau, also schaut es euch gern mal an. Ich finde es eigentlich viel zu wenig beachtet. Ja. Okay, dann Sammelsurium. Was habe ich zum Sammelsurium? Gar nicht so besonders viel. Ich denke immer, ich kann euch jetzt total viel erzählen, was ich alles hier so mache und treibe. Und ich habe auch ganz viele Ideen, was ich machen möchte. Aber ich war in letzter Zeit noch so damit beschäftigt, die Wohnung ein bisschen einzuräumen, Laminat zu verlegen und solche Dinge, dass ich da leider gar nicht dazu gekommen bin. Aber eine Sache ist doch passiert, die recht cool ist. Und zwar habe ich mir endlich ein Fahrrad gekauft. Ja, ich hatte noch nie selber ein ganz, ganz neues Fahrrad. Also ich bin relativ aufgeregt. Ich hatte früher immer nur so ganz gebrauchte Fahrräder, aber solche, die man eben bei eBay Kleinanzeigen für 50 Euro eben noch kriegt, wo jemand seinen alten Drahtesel verscherbelt und man selber eben da gerade noch was braucht, um irgendwie bei Aldi mal eben die Einkäufe zu erledigen. Und dementsprechend waren die Fahrräder auch, also die Gangschaltungen haben nie funktioniert und mir hat das Fahrradfahren auch nie richtig Spaß gemacht damit. Ich dachte auch irgendwie nie, dass mir Fahrradfahren Spaß macht. Ich bin ja relativ viel früher mit meiner Familie Fahrrad gefahren. Jedes Wochenende ging es da irgendwie los, im Sommer zumindest. Und ich fand es furchtbar. Ich fand es immer ganz schrecklich und habe deswegen auch sonst später, also die meisten Sachen, so immer zu Fuß erledigt. Aber letztes Jahr hat mir meine Schwester eins ihrer Fahrräder vermacht. Also sie hat relativ viele Fahrräder, sie fährt auch viel Rad. Und mit diesem einen speziell konnte sie gar nicht mehr so viel anfangen, weil sie nach einem Bandscheibenvorfall davon Rückenschmerzen bekommen hat. Und ja, dann hat sie gemeint, naja, möchtest du das nicht mal haben und mal ausprobieren? Und gesagt, getan, das habe ich dann auch gemacht. Bin das erste Mal auch am Wochenende mal, habe so Ausflüge unternommen und so. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also das Fahrrad lief wie eine Eins. Die Gangschaltung hat funktioniert, das Licht hat funktioniert. Es hatte auch ein bisschen breitere Reifen. Ich konnte damit über Feldwege und es war ein Traum. Das war eine richtig neue Erfahrung. Leider wurde mir das Fahrrad geklaut, und zwar vom Hinterhof, obwohl es da abgeschlossen war, bei meiner alten Wohnung. Ja, also, ja, finde ich einfach nur total schade und auch, ja, nicht nur schade, ich finde es einfach echt ätzend, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe da jetzt mal drüber nachgedacht. Es ist einfach blöd. Entweder man hat ein richtig billiges Fahrrad, was total schepprig ist, was dann aber auch keinen Spaß macht, damit zu fahren. Das wird einem dann nicht geklaut, ne? Damit erledigt man dann aber irgendwie auch sämtliche Wege in der Stadt, eben weil es einem nicht geklaut wird. Oder Option B, man kauft sich ein vernünftiges Fahrrad, das kostet dann aber auch ein bisschen was. Und dann fährt man dann halt nicht so viel damit herum, weil man Angst hat, dass es einem geklaut wird. Also im Moment geht es mir jedenfalls so. Na, wie dem auch sei, es wurde mir geklaut und ich habe da echt dran gehangen. Das hatte für mich nicht nur einen materiellen Wert, das hatte auch einen ideellen Wert. Und ich habe mir dann relativ schnell jetzt trotzdem ein neues gekauft, einfach weil ich gemerkt habe, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Und war da hier in einem Fahrradladen vor Ort, habe so ein bisschen was durchprobiert und habe doch gemerkt, was für einen Unterschied das macht, die Rahmenhöhe einmal und wie man auch drauf sitzt. Also es war das erste Mal, dass so geguckt wurde, was am besten von der Rahmenhöhe zu meiner Körpergröße passt. Ich durfte verschiedene Räder ausprobieren, damit mal rumfahren, konnte mal gucken, was mir am besten gefällt. Und ja, jetzt bin ich super happy. Also ich habe ein bisschen mehr Geld ausgegeben, als ich ursprünglich wollte, aber ich bereue es überhaupt nicht. Das ist jetzt so ein Fahrrad einfach, wo man, mit dem man gut in der Stadt unterwegs sein kann, das aber auch sonst gut sich für Ausflüge eignet. Es ist ein bisschen leichtläufiger, es hat eine Rennradschaltung und ich war jetzt auch am Wochenende schon ganz viel damit unterwegs und es ist ein Traum. Und die Fahrradwege hier in NRW sind auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Wobei in Oberhausen fand ich sie nicht so toll, genau. Ja, also ich kann es euch nur empfehlen, falls ihr euch mal überlegt oder falls ihr bis jetzt immer nur miese Fahrräder hattet und nicht gerne Fahrrad fahrt, ja, geht mal in den Fahrradladen, setzt euch mal auf ein Fahrrad, das vom Sitz her gut zu euch passt oder probiert verschiedene Räder durch. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, also das hätte ich nicht gedacht. Und im Zuge dessen habe ich auch eine ganz tolle App entdeckt, die nennt sich Komoot, also K-O-M-O-O-T. Die ist kostenlos und die hilft einem eben dabei zu navigieren. Die hat ein ganz, ganz tolles Kartensystem, finde ich. Die Karte kann man nicht nur zum Fahrradfahren benutzen, sondern auch um Wandertouren zu planen. Das sind auch unterschiedliche Ziele einfach noch eingetragen, die sehenswert sind. Und ich plane im Moment ganz, ganz gern damit meine Fahrradtouren. Also eine Region ist kostenlos, das heißt, da wo man wohnt oder hin möchte, das kann man sich freischalten. Es kostet nichts und ich glaube, dann kostet das pro Region 3 Euro oder was. Aber ich finde das relativ günstig und ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert, bin ein paar Mal damit gefahren. Und der Vorteil zu Google Maps ist eben, dass man wirklich über Radwege dementsprechend geleitet wird. Beziehungsweise ich konnte sogar eingeben, dass ich eben mit dem Rennrad unterwegs bin oder halt bevorzugt auf asphaltierten Straßen fahren möchte. Und sogar das wurde berücksichtigt. Das war echt tippitoppi. Da bin ich super zufrieden. Ja, und das ist jetzt so mein neues Baby. Ja, also ich freue mich wie ein Schnitzel darüber und genieße es gerade total. Ja, das ist das eine, was so ein bisschen mir was ich so beitragen kann noch zum Thema Sammelsurium. Das andere ist, dass ich im Moment ein Buch lese von einer Krimiserie. Und diese Krimiserie spielt in den Hebriden. Und zwar auf der Isle of Lewis. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken gehen, wie sich der aktuelle Band überhaupt gerade nennt, den ich lese. So, also das Buch nennt sich The Lewis Man und der erste Band hieß The Black House. Und ich habe den ersten gelesen und den zweiten auch schon. Und ich muss ganz ehrlich so sagen, so wahnsinnig spektakulär ist es jetzt nicht im Sinne von totaler, toller Thriller oder so, sondern es ist mehr so ein Krimi, der ganz viel auch mit der Geschichte von dem Ermittler zu tun hat, der eben da von dieser Insel stammt und naja, also auch so ein bisschen so seine persönliche Geschichte und so aufarbeitet. Und deswegen finde ich den Krimi auch manchmal ein bisschen schwergängig so zu lesen. Wobei ich das ja eigentlich gar nicht brauche, dass es immer so blutig ist. Aber das ganz Nette an dem Buch finde ich eben die vielen Naturbeschreibungen. Ja, jetzt muss ich auch lachen. Das erinnert mich daran, wenn jemand sagt, ja, ich gucke immer Rosamunde Pilcher wegen der tollen Landschaftsaufnahmen. Also ein bisschen so ist es jetzt auch mit diesem Buch. Das ist jetzt nicht so, ich sage, wow, also was für ein Page-Turner. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu lesen. Aber ich finde die Landschaftsbeschreibungen wirklich toll. Also man liest es so und fühlt sich da wirklich auf eine andere Zeit versetzt. Und jetzt in dem Band speziell geht es auch nochmal um die Geschichte von einem dieser Inselbewohner und wie mit, also so Geschichte Katholiken und weißen Kinder und ja, wie früher damit umgegangen wurde und ja, ich will ja nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall, wer so ein bisschen hebridenaffin ist, dem kann ich das ans Herz legen oder wer da jetzt so ein bisschen was Leichtes für nebenher sucht. Genau. Ja, damit wäre ich schon fast am Ende der Folge und da es ja diesmal auch sowieso ein bisschen konfus zugeht, denke ich mal, stört euch das nicht, wenn ich mich doch jetzt noch mal ganz kurz bei denjenigen bedanke, namentlich, die irgendwie sich bei mir zurückgemeldet haben. Das war mir doch dann auch wichtig. So, und zwar ist das Maggie Werner gewesen, jetzt kocht sie, Heike0307, Schlumpfine, Käthe war glaube ich auch dabei, Jagoria, Tini, Micha3, Casta Camper vor Textil eben noch. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Wie gesagt, ansonsten nehmt es mir bitte, bitte nicht übel. Dann wollte ich noch ein, zwei Sachen zu dem Podcast sagen. Und zwar, ich habe jetzt dieses eine Jahr Jubiläum und ich habe so ein bisschen immer mal wieder experimentiert. Also in dem Sinne, habe ich mehr Shownotes, habe ich weniger Shownotes, editiere ich da ein bisschen mehr oder editiere ich nicht so viel, vielleicht auch aus Zeitgründen und so weiter und so fort. Es gibt bestimmt Sachen, die ich noch verbessern könnte. Gebt mir doch mal Feedback. Das würde mich wirklich interessieren, wie ihr so insgesamt damit zufrieden seid. Ich weiß, es ist ein kostenloses Angebot und ich kann euch auch nicht immer die Qualität vielleicht bieten, wie ich das vielleicht gerne würde, weil es mir dann doch jetzt mittlerweile auch wichtig ist, irgendwie den Podcast auch regelmäßig rausbringen zu können. Aber trotzdem würde mich Feedback auch durchaus kritisches, wenn das denn konstruktiv formuliert ist, interessieren. Das könnt ihr mir gern per PN schreiben. Ich bin auf Reverie als Lena Strickt unterwegs. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen auf meiner Seite, auf meiner Webseite, die ist www.fadentext.de und oder in dem Thread Podcasting auf Deutsch. Da habe ich auch in der Gruppe Podcasting auf Deutsch, da habe ich eben auch einen eigenen Thread unter Fadentext. Wie gesagt, schreibt mir gerne. Nur, ich bin jetzt erstmal ein, zwei Wochen gar nicht so viel online. Also rechnet bitte nicht damit, dass ihr sofort ein Feedback bekommt oder nehmt es bitte nicht persönlich. Genau, also da, ich werde das vielleicht gar nicht immer so schaffen, so zu antworten, wie ich das gerne möchte. Das ist das eine. Das andere ist, falls euch der Podcast wirklich gefallen sollte, würde ich mich total freuen, wenn ihr mir mal bei iTunes einen Kommentar hinterlassen könntet oder eine Bewertung. Ich habe jetzt nicht ganz so schnell recherchiert, wie das konkret geht, beziehungsweise ich weiß in der Theorie, wie es euch geht, wie es geht. Ich hätte euch gern da jetzt noch einen Link an die Hand gegeben, aber im Prinzip ist es einfach so, dass man sich halt bei iTunes anmelden muss und da einfach nur kurz was schreiben muss. Genau. Ich betteln nicht so gerne um so Bewertungen. Also was heißt betteln? Das ist so negativ besetzt. Das finde ich jetzt eigentlich, es ist ein blödes Wort. Aber ich habe halt noch keine Bewertung. Und falls euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr mir eine hinterlassen würdet. Mhm. Genau, das wollte ich sagen. Was wollte ich noch sagen? Gar nicht so viel. Nur, dass ich euch noch eine schöne Strickzeit wünsche, dass ich hoffe, dass ich euch ein paar schöne Minuten trotzdem machen konnte, dass es nicht zu chaotisch war und dass ihr bald wieder von mir hören werdet. Bis dann und eine schöne Strickzeit und vielleicht auch Ferienzeit.